Ich war früher mal überzeugte CDU-Wählerin, aber nach sehr vielen Vorfällen bin ich also total abgesprungen davon und will von der CDU nichts mehr wissen. Wenn jetzt jemand sagt, die Frau Merkel kommt nach Bielefeld und Sie würden der Frau Merkel etwas erzählen können, wie wir in Zukunft in Deutschland leben wollen, was fällt Ihnen dann zuerst ein? Jeden, den man eigentlich hört, die sagen, wenn wir das Geld hätten und die Möglichkeit hätten, wären wir weg. Raus aus Deutschland? Ja, raus aus Deutschland. Weil in Deutschland die Amtsanmaßung, Schikanen, Korruption und alles, was es in diese Richtung gibt, immer mehr zunehmen und die Bürger, die eigentlich ja frei leben sollten, immer mehr, ja, das ist gar nicht beschreibbar. Man wird also von Amts wegen immer mehr schikaniert, immer mehr in die Enge getrieben. Und wenn man von den Behörden her nichts anderes mehr weiß, dann wird man zum Psychiater geschickt, wird für verrückt hingestellt, nur damit Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter ihre eigenen Dinge vertuschen können oder andere Leute schützen können, von denen sie mehr wissen, wo sie anders geurteilt haben, obwohl sie genau wissen, die Leute lügen. Was würden Sie zu der Frau Merkel sagen, wenn sie vor Ihnen stehen würde? Frau Merkel und dann? Ich würde ihr das wahrscheinlich genauso, wie ich es eben gerade von mir gegeben Warten Sie habe. mal, sagen Sie mal, Frau Merkel, als ob sie vor Ihnen steht. Ja. Frau Merkel, Sie müssten gewaltig was ändern, wenn es hier nicht irgendwann zum riesigen Aufstand, zum Bürgerkrieg kommen würde. Denn überall, wo man hinhört, werden von den Behörden, von Amts wegen her, aufgrund von Korruptionen, die Bürger schikaniert und gequält. Wie hat das denn mit den Holzkisten angefangen, die damals für die Tiertransporte benutzt wurden? Angefangen hat das vermutlicherweise 1980, wo ich also durch reinen Zufall meinen Brüder nach Hamburg gefahren habe und hinten auf dem Hof bei dem Nachbarn Holzkisten gesehen habe. Und diese Holzkisten sahen genauso aus wie Holzkisten, die ich schon während meines beruflichen Einsatzes an mehreren Stellen gesehen hatte, wo man aber, das waren doppelwandige Holzkisten, weiße kleine Tütchen drinne verpackt hatte und in diesen Holzkisten, im Innenraum dieser Holzkisten Tiere transportiert hat. Diese Aber Tütchen waren versteckt in den Kisten? die waren also in dieser Doppelwand waren diese kleinen Tütchen drin versteckt. Und da habe ich dann also die Leute, wo ich meinen Bruder hingefahren habe, gefragt, ob sie wüssten, wo diese Kisten hingehören. Und da habe ich zur Antwort gekriegt, die gehören hier nebenan einer Assistenztierärztin, die mit diesen Kisten Tiere auswildern würde, was sie aber nicht ganz glauben würden, da eigenartige Typen immer wieder auftauchen würden. Und daraufhin hat man mir einen Mann beschrieben in einem langen schwarzen Mantel mit einem Schlapphut, dass man das Gesicht nicht erkennen konnte, und einer schwarzen Brille. Und kurz bevor wir, als wir gerade los wollten, kamen von diesen komischen Gestalten also mehrere auf dem Hof, wo auch dieser Mann mit dem schwarzen Mantel dabei war. Nach einiger, ungefähr so nach einer Woche, anderthalben Woche, war ich gemeinsam mit meiner Mutter bei uns auf dem Segelflugplatz in Hannover mit dem Hund spazieren. Und da bemerkten wir vom Weiten, dass man uns beobachtet. Was dann daraufhin an mehreren darauffolgenden Tagen, einmal früh morgens, dann wieder abends, immer so im Wechsel passierte, bis ich dann eines Tages mal allein war und dieser Mann seinen Rottweiler losließ und den direkt auf meinen Hund hetzte, der auch dabei verdammt böse gebissen wurde. Und dann war es also, dass wir uns immer wieder beobachtet gefühlt haben. Dann kam er auch dann mal zwischendurch auf mich zu, als meine Mutter dabei war, sprach meine Mutter an, versuchte meine Mutter auszufragen, versuchte mich auszufragen. Es waren also immer wieder unmögliche Situationen. Aber sobald er mitkriegte, dass irgendwelche anderen Leute noch mit Hunden dazukamen, war er jedes Mal, also dass er einen Grund gesucht hat oder gefunden hat, um zu verschwinden. Eine Frage zu den Holzkisten. Ja. Von wo wurden die wohin gebracht, diese Kisten? Diese Holzkisten, die tauchten dann nachher noch bei einigen anderen Leuten auf, wo die standen. Wer sie direkt dorthin gebracht hat oder wo sie direkt, auf alle Fälle, sie tauchten einmal in Höfe Aschenberg, in dem damaligen, damaligen, volles Wissen, ja. Von Afrika nach Deutschland oder umgekehrt, wie war das? Wo waren die Holzkisten hergestellt und wo wurden sie denn von wo noch hingebracht? Hergestellt sind, wurden sie wahrscheinlich hier in Deutschland und wurden dann ins Ausland gebracht, denn sie dort wurden Tiere nämlich nicht meistens nicht ausgewildert, sondern sie wurden von dort geholt, beziehungsweise umgekehrt Tiere, die ohne Mutter aufgewachsen sind. Und von in einem Institut in der Nähe von Celle aufgepäppelt wurden. Die wurden dann auf Anweisung des Veterinäramtes Celle oder damals Stadtdirektors von Celle ins Ausland gebracht. Und es kamen dann Leute, die um sich Trophäen um Trophäen zu kriegen, die diese mühsam aufgezogenen Tiere im Ausland abknallen durften. Was passierte mit dem Mann, von dem Sie erzählten, dass ihm irgendwie und irgendwo beim Autotransport der Kopf abgerissen wurde? Ja, und zwar, also da sind wir also auch fest der Meinung, das hängt also auch damit komplett zusammen. Das war ein sehr guter Kumpel von uns, der hatte eine Autoverwertung und hat also auch mit einem LKW, mit Kran, Autos zusammengeholt, die er dann eben auseinandergenommen hat und die Einzelteile eben verkauft hat, beziehungsweise die Überreste als Schrott verkauft hat. Diesen Mann hat man immer wieder, auch der Mann mit dem schwarzen Mantel, der Mann aus der Gaststätte in Hastenbeck und noch einige andere immer wieder gezwungen, für ihn irgendwelche Dinge zu tun, wo er sich immer wieder versucht hat zu weigern. Wenn meinetwegen jetzt nach Ansicht der Leute, der Auftraggeber, irgendjemand irgendwelche Kosten nicht bezahlt hatte, sollte er eingreifen und die Leute zusammenschlagen. Er sollte Straftaten begehen. Immer wieder. Und hat also immer wieder so am Rande, also immer wieder zugesehen, dass er sich da rausschlängelt, damit man ihm nicht irgendwie zu viel antun kann. Er hat aber auch immer wieder Drohungen gekriegt, auch wenn er bei uns war. Er hat auch immer wieder gesagt, haltet euch so gut wie möglich raus. Also noch ganz raushalten könnt ihr euch wahrscheinlich nicht. Sonst seid ihr in Gefahr. Er hat uns immer wieder gewarnt vor denen. Wie kam es dann zu diesem Unfall? Und zu diesem Unfall, da ist es gewesen, wir waren sogar noch mit ihm verabredet und haben uns gewundert, dass er sich bei uns nicht gemeldet hat. Und dann hat nachher seine Mutter bei uns angerufen, dass man ihm, so dass er gestorben ist erstmal und dass sich die Kripo eingeschaltet hat, dass man ihm auf diesem LKW stehend den Kopf abgerissen hat. Und man ist anschließend sogar, wie uns die Frau anschließend gesagt hat und auch die Mutter gesagt hat, als Unfall dargestellt hat. Aber ein anderer hatte den Schädel bedient, war das so? Ja, und zwar da ist es dann nachher, weil uns geschildert wurde, dass da also eine Frau vom Veterinäramt dort war und sich mal wieder über seine Pferde, die er hatte, aufgeregt hatte, wo man ihm also auch immer wieder, man hatte sie gezwungen, die Meerschweinchen wegzugeben, man hatte sie gezwungen, ihre Vögel wegzugeben, unter verschiedenen Auflagen. Man hat sie gedroht, man wollte eben auch die Pferde wegholen. Also er stand mit denen im Kopf und gerade ausgerechnet diese Frau war dann nachher kurz vorher auch noch da, als er gestorben war. Und da ist wohl, wie man uns gesagt hat, auch noch ein anderer aus der Gaststätte Hastenbeck dort aufgetaucht, sodass, wie man uns also alles geschildert hat, was passiert war. Denn der Bedienungsknopf von diesem Kran ist im vorderen Bereich des Kotflügels gewesen. Also er kann sich, es kann kein Unfall gewesen sein. Wurde ein Auto hochgeladen? Wurde wie etwa was? Ja, ich glaube, er wollte in dem Moment gerade, er stand also zwischen dem Kran und der Fahrerkabine. Aber ich glaube, da kann sogar er noch mehr zu sagen, denn die hat es doch mit Dicky genau erzählt, was abgelaufen sein soll, bei Mike. Nee, die hat uns damals was erzählt, dass das ein Unfall war oder wie sie es dargestellt haben bei ihr. Und dass er es dann hatte zwischen Wagen und Kran. Zwischen Wagen und Kran, ja. Aber wer den Hebel bedient hat, das wusste keiner. Ja. Und alleine konnte er den Hebel, Dings. Ja. Hätte er höher stehen müssen und hätte er Dings da. Genau. Außerdem hätte er es wissen müssen, wenn er es selbst getan hätte. Ja. Er hätte ja geguckt. Wenn man einen Hebel anfasst, guckt man, was man macht. Ja. Genau, also das war also alles sehr. Also das kann also kein Unfall gewesen sein. Also da müsste er, wenn es wirklich ein Unfall gewesen wäre, hätte er wenigstens, 3 Meter groß hätte er sein müssen. So weit weg war der Hebel, so weit weg war der Knopf. So mal, wie man uns das geschildert hat, er auch, wohl sogar so geköpft wurde, dass der Kopf wohl sogar drauf lag. Nochmal, es war wie? Er soll wohl sogar so geköpft gefunden worden sein, dass der Kopf wohl sogar auf dem Hals drauf lag und er also so ganz irgendwie an der Kabine gestanden haben soll. Wann haben Sie mal einen gewissen Walter Parker kennengelernt? In welcher Situation? Oh, den Walter Parker, den habe ich kennengelernt 1992, Silvester. Was habe ich ihn da bewusst, ja, bewusst wahrgenommen? Da hatten wir gerade nach Lichtenhagen gezogen und wohnten dort im Hause mit jemandem zusammen, der Geld gefälscht, also geholfen hat beim Verteilen von gefälscht Geld. Hat Geld, Falschgeld in Umlauf gebracht. Ja, genau. Und über den haben wir dann wiederum den Geldfälscher direkt kennengelernt und wurden dann, wir haben so nach und nach dann also alle möglichen Leute kennengelernt, bis man uns eines Tages, also die beiden, die mit der Geldfälscherei zu tun hatten, gesagt haben, also wer weiß, wie lange sie brummen müssten. Sie wollten also wirklich dieses Silvesterfest nochmal vernünftig feiern. Und ob wir nicht Interesse daran hätten, mit nach Hasenbeck zu kommen. Und anfangs war, da waren zwar alles irgendwelche wie Typen, wo man sagt, mit denen möchten wir uns nicht also richtig einlassen. Also irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Und als es dann so um die Mitternachtszeit kam plötzlich einer vom Dachboden gerannt mit einer Frau dabei. Die riefen, es brennt. Und das war wieder der Mann mit dem schwarzen Mantel. Den hat damals sogar noch meine ganz junge Hündin, die war in dem Moment erst ein Dreivierteljahr alt, ins Bein gebissen. Aber ihm ist es, weil er nach ihr getreten hat, gelungen, abzuhauen. Und jetzt erst in dieser ganzen Situation mit unseren Tieren jetzt habe ich sie wiedererkannt, dass die Frau dabei eine Tierschützerin war. Wie nahmen Sie dann wahr, dass dieser Mann sich als Walter Parker ausgegeben hat? Hat er sich als Walter Parker vorgestellt? Nein, hat er sich mir gegenüber nicht vorgestellt. Das wurde mir anschließend gesagt. Ich habe dann nachher noch gesagt, was ist denn das für ein Typ? Ja, das ist Walter Parker. Wohnhaft in Bielefeld. Wohnhaft in Bielefeld. Allerdings hat er damals auch noch eine Deckadresse in Stadthagen gehabt. So etwas später noch, ungefähr so anderthalb Jahre später, hat man nämlich dann fast auf die gleiche Art und Weise das Haus in Stadthagen angekokelt. Da kam nämlich dann ein Mann, den wir aber auch wieder über Umwege kennengelernt haben, der bei dem in Stadthagen in dem Haus wohnte, bei uns zu Hause an. Wir wohnten in dem Moment allerdings schon in Grubenhagen. Ob er dich für kurze Zeit bei uns Unterschlupf kriegen könnte, bis seine Wohnung, die also total verbrannt war, wieder hergerichtet ist. Sind Sie sicher, dass das der gleiche ist, den Sie in dem Film gesehen haben? Ja. Und Sie wussten niemals einen anderen Namen, außer Walter Parker? Doch. Hat der Mann sich auch noch anders wie ausgegeben? Oder ja, ja. Und zwar in einer anderen Situation noch. Das war wieder beruflich. Und zwar während der ganzen Zeit, als man mich damals schikaniert hat, indem man mir erst das Auto also kaputt gefahren hat, ungefähr ein halbes, dreiviertel, vielleicht auch ein Jahr. Also genaues Datum kann ich heute nicht mehr sagen, wann das war, weil sich die Ereignisse also stapelten, hat man mich mit einem, auch wieder in der Marienstraße in Hannover, in Höhe der Hausnummer 5, auf dem Fußweg, als ich aus der Hausnummer 5 rauskam, mit einem schweren Motorrad über den Haufen gefahren. Und hat noch nach mir getreten, sodass ich mit dem Kopf gegen eine Lichtschutzsäule gefallen bin. Er haute ab. Das war auch der Walter Parker. Zufällig hatten aber dann, weil da lauter Geschäftsleute, die haben das irgendwie verfolgt und hatten sich das Motorrad, das Kennzeichen aufgeschrieben. Ich habe in dem Moment eine dicke Zeichnungsrolle in der Hand gehabt. Die ist seitdem spurlos verschwunden. Dann ist es zur Gerichtsverhandlung gekommen, wo man mir nachher noch vorgeworfen hat, ich hätte ja gucken können. So. Und ich bin aber heute davon überzeugt, dass auf der Gerichtsverhandlung ein anderer war, der angeblich das Motorrad gefahren hat. Wie kamen Sie darauf, dass das auch dieser Walter Parker sei? Der mich... weil der auch wieder... Das war auch wieder ein sehr großer Mann. Über 1,80 Meter Größe auf alle Fälle. Der schwarze Lederkleidung anhatte. Und so habe ich ihn auch mehrmals kennengelernt. Mit schwarzer Sonnenbrille? Mit schwarzer Sonnenbrille. Es gab eine Situation, da hat man sie nach Polen entführt. Ja. Da bin ich abends von Arbeit nach Hause gekommen. Wollte aus dem Auto aussteigen. Ich war noch gar nicht draußen. Ich saß noch so halb drin. Da hat man mich aus dem Auto gezogen. Hat mir also sofort eine Plastiktüte über den Kopf gezogen erstmal. Und hat mich dann in ein anderes Auto rein, sogar in den Kofferraum gesteckt und erstmal kilometerweit gefahren. Irgendwann hat man dann nachher wohl Mitleid mit mir gehabt und hat mich also, indem man mir mit einem Strick die Hände und Beine zusammengebunden hat, in den Fahrerraum rein geholt und hat mir aber dann aber die Augen auch weiterhin verbunden, sodass ich also nichts gesehen habe, wo ich bin. Und da ist man mit mir in eine Autoschieberwerkstatt gefahren, wo gleich mehrere Leute mit Maschinenpistolen, Messern und ähnlichen auftauchten und mich bedroht haben. Sie wollten mich dazu zwingen, für sie über eine, über eine Vermietung. Autos, LKWs, Bagger und ähnliche elektrische Baumaschinen anzumieten, diese dann aber von dieser Bande abtransportiert werden sollten. Und wenn sicher sein sollte, dass sie wirklich in Polen angekommen sind, sollte ich sie bei der Versicherung als gestohlen melden. Sie sollten also Diebesgut organisieren, kann man sagen. Ja. Erst anmieten, ja. Und dann verschwinden lassen. Und dann verschwinden lassen. Aber Sie sind dann irgendwie wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja, und dann habe ich mich also dann, weil man mir nämlich dann auch noch gedroht hat, wenn ich also nicht mitmachen würde, dann hätten Sie eine andere Möglichkeit. Sie würden also über ein Bordell in Bad Belmont immer wieder Leute aussuchen, die dann für Sie, horizontale Veranstaltungen durchführen. Und da habe ich dann mich zum Schein drauf eingelassen und bin dann auch kurz danach wegen einer Handoperation nach Blomberg in die Handchirurgie gekommen und habe eigentlich in dem Moment geglaubt, dass ich die Sache ein bisschen gelegt hatte und habe bei der Kripo in Hameln angerufen und habe denen die Angelegenheit geschildert. Und da kam plötzlich am anderen Ende, dass man mir sagte, oh Frau Oerswald, es ist ja schön, dass Sie die Sache auch schon melden, Aber die Sache ist uns bereits bekannt. Und Sie werden von unserem großen Boss hören. Was war damit gemeint mit dem großen Boss? Der große Boss sagt, das war der Walter Parker. Sie hatten bei der Polizei den Vorfall gemeldet, dass, ja? dass sie entführt worden sind? Nein, ich hatte den Fall gemeldet mit dem Versicherungsbetrug. Dass man sie anstiften wollte? Ja. Mhm. Das habe ich gemeldet. Dass man mich entführt hat, habe ich in dem Moment gar nicht mitgemeldet. Und dann hatte man ihnen gesagt, sie würden von dem großen Boss hören? Ja. Und wie kam es dann dazu, dass das der Walter Parker ist? War er selbst gekommen oder hat man ihnen das gesagt? Oder wie kamen sie darauf, dass es dasselbe ist? Das hat uns der Friede Löhle aus Hassenbeck gesagt, dass das also der große Boss von dieser Bande der Walter Parker ist. Der hat den mit Walter Parker benannt? Ja, eigentlich. Ja. Er hat ihn mit Walter Parker benannt. Jetzt wussten Sie, dass der Walter Parker, den Sie damals in einem Haus bei diesem Feuer da kennengelernt haben? Ja. Dass es der gleiche ist, wie der, der jetzt auch plötzlich Boss dieser Bande ist. Aber eins ist noch unschlüssig. Sie waren bei der Polizei. Und dort hat man Ihnen den Namen Walter Parker nicht genannt. Nein. Aber wie konnte dann eine andere Person sagen, dass der Walter Parker der Boss ist, worauf sich Ihre Anzeige bezog? Das war wiederum, das hat sie also nachher später rausgestellt, dass ausgerechnet den Kripo-Beamten bei der Polizei, den ich erwischt habe, der mit drunter steckte, dass das sogar der zweite Boss dieser Bande war. Wie kam das aus? Das kam eigentlich durch reinen Zufall raus über einen weiteren Anwalt in Hameln. Der ungefähr auf gleicher Ebene stand wie dieser Kripo-Beamte. Und zwar, weil ich ausgerechnet an diesen, weil man mir den empfohlen hatte damals von mehreren Seiten, den Anwalt für die Erbschaft von meinem Großvater hatte. Und der wusste eigenartigerweise, schon obwohl ich zu diesem Mann keinerlei Kontakte hatte, wusste schon genauestens Bescheid über alles. Nur kurz vor, wie kann man sagen, der zweite Polizeibeamte hatte irgendwie herausgebracht, dass der Walter Parker der Boss ist? Ja. War das so? Ja. Aber er musste irgendwie eine direkte Namensnennung gegeben haben. Hat er auch gesagt, hat er auch den Walter Parker namentlich erwähnt? Nein. Der hat nur gesagt, unsere Nummer 1. Und dass die Nummer 1 der Walter Parker ist, hat er ein anderer gesagt? Ja. Das hat uns einmal, also der Friede Löhle aus Hassenbeck. Wer war dieser Friede Löhle? Das war ursprünglich der Gaststättenbesitzer, wo wir gefeiert hatten. 1992. In Hassenbeck. Der hat also auch noch eine zweite Gaststätte Eine zweite Gaststätte in Bodenwerder, über die Rauschgift-Sachen abgewickelt wurden und wo andauernd auch Versicherungsbetrug begangen wurde, weil Automaten aufgebrochen wurden, was der eigene Sohn war. Gibt es irgendjemanden, der das alles bezeugen kann, außer Ihnen? Ja, immer nur Teilbereiche. Es war also einmal von meiner Entführung nach Polen, weiß ein Mann, der heute noch in Hameln wohnt. Den hat nämlich sogar, als ich mich dann endlich gemeldet hatte aus Polen, denn mich hat man dann also in Polen auch noch aus dem Auto geschmissen gehabt, sodass ich erstmal noch einige Zeit gebraucht habe, um dann in Poznan bei einer Kirche, einem Pastor, mit Händen und Füßen klargemacht habe, ob ich mal nach Deutschland telefonieren durfte. Und da habe ich meinen Mann angerufen, dass er erstmal wusste, wo ich stecke und dass ich überhaupt aus Polen wieder rauskomme. Und da hat er diesen Mann in Hameln angerufen, hat den darum gebeten, ob er nicht unsere Tiere versorgen könnte. Ich glaube nicht. So, ob er nicht unsere. Ja. So, ob er nicht unsere Tiere versorgen könnte, damit er mich also aus Polen wiederholen könnte. War dort ein Hausbrand gewesen? Ja. Und da kam ein Mann die Treppe runtergelaufen? Ja. Den haben Sie gesehen? Ja. Den haben Sie mehrmals dort gesehen? Ja. Der ging da ein und aus? Der ging dort ein und aus. War dort Kunde, Mitarbeiter, Kollege, Geschäftsführer, Teilhaber oder was in der Art? Ob er nun irgendwie nee, Teilhaber, glaube ich nicht. Ich vermute, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass er für diese Gaststätte also mehr oder weniger die krummen Geschäfte abgewickelt hat. Wie lange waren Sie in der Gastwirtschaft? Wie lange waren Sie an dem Tag da? Bis wo der Hausbrand war. Hm. Oh. Ich würde sagen, bis früh morgens um 3 Uhr bestimmt. Mehrere Tage? Also wir sind öfter mal immer wieder überhaupt bevor wir es also richtig geschnallt hatten, was da abläuft, sind wir mal eine Zeit lang ein- und ausgegangen dort. Waren einmal mit Ihrem Auto Richtung Polen unterwegs? Ja. Und? Nachdem man uns gezwungen hatte, mit dem Auto nach Polen zu fahren. Eigentlich ursprünglich war geplant, wohl von diesen Leuten, dass wir nach Poznan zu der Autoschieberbande fahren sollten. Und als wir gerade über die deutsche Grenze hinweg waren in Richtung Polen, standen plötzlich, was auch gestaut hatte, Leute mit Maschinenpistolen vor uns, Auto kaufen. Vor der Grenze? Auf der polnischen Seite schon. Sie waren über die Grenze drüber? Ja. Und auf der anderen Seite warteten bereits Menschen mit Maschinenpistolen? Also ja. Die Mafia hat gewartet? Wahrscheinlich die Mafia. Ob sie Mafia direkt war, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle. Wie viele Leute waren da? Da waren anfangs 3. 3 Menschen mit 3 Maschinenpistolen? Ja. Die wollten ihr Auto kaufen? Ja. Aber hatten die Pistole schon in der Hand? Hatten die Pistole schon in der Hand. Und wir haben also gesagt, nichts Auto kaufen. Das haben wir gerade selber gekauft. Doch Auto kaufen. Ja, und haben dann also sich direkt also auch vors Auto erst gestellt, dass wir nicht weiterfahren konnten. Und haben dann mit Maschinenpistolen also uns regelrecht gezwungen, aus dem Auto auszusteigen. Daraufhin hat man dann auch tatsächlich also erst gezahlt, indem man uns das Geld vorgezählt hat. Und dann meinte einer davon, ist zu viel Geld, ein Gummiband. Und obwohl wir das Geld nicht aus den Augen gelassen haben, haben wir dann also, als wir uns so entschlossen hatten, dann wollen wir mit dem Zug wieder nach Hause zu fahren, auf dem Bahnhof eine große Überraschung. Es war nur oben und unten jeweils Geld und in der Mitte weißes Papier zwischen. Bevor wir uns dann aber eine Fahrkarte gekauft haben, um damit nach Hause zu fahren, sind wir zu Fuß nochmal zurück über die Grenze und wollten diese Leute zur Rede stellen. Da hat einer ganz kräftig gepfiffen. Und da stand gleich also ein großes Kommando. Wie viele Leute das waren insgesamt, kann ich nicht mehr genau sagen. Auf alle Fälle, die standen sofort mit Maschinenpistolen da und haben uns unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass wir zu verschwinden hätten. Was wir dann aus Zähneknirschen taten und haben dann also auf der Bahnhofsmission uns noch Fahrgeld erbettelt, damit wir überhaupt nach Hause gekommen sind. Welchen Wert hatte das Auto? Das Auto hatte einen Wert von ungefähr 8000 D-Mark. Wie viel Geld hatte man Ihnen vorgezählt? Vorgezählt hatte man uns 3000. Man wollte Ihnen 3000 anbieten? Ja. Man gab Ihnen dann ein Bündel Geld. Als Sie nachgesehen hatten, sahen Sie, dass nur noch ein Geldschein oben und ein Geldschein unten war. Wie viel war das dann insgesamt? 150 D-Mark. 150 D-Mark? Ja. Ein 100er, ein 50er? Ein 151er. Dazwischen wertloses Kopierpapier? Ja. Das hat der Mann wahrscheinlich irgendwie beim Gummiband rummachen schnell vertauscht. Das echte Bündel mit den echten Geldscheinen irgendwie versteckt und dann Ihnen das Wertlose gegeben. Ja, also anders kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben also uns bemüht, wirklich das Geld nicht aus den Augen zu lassen. Und trotzdem ist es passiert. Wie kam es zu dieser Situation, wo Sie Druckmaterialien austragen sollten, Papiere zum Altkleider sammeln? Da waren Sie doch auch mal unterwegs und hatten plötzlich eine unliebsame Begegnung gemacht. Ja, und zwar auch für den Mann, der damals das Geld gefälscht hatte. Der war selbstständig und musste dann also für 3 Jahre, 3 Monate im Gefängnis einfliegen. Wegen Geld? Wegen dieser Geldfälscherei. Und hat aber, weil er eine Patchwork-Familie hatte, also mit insgesamt, ich glaube, 8 Kinder waren das insgesamt, die er nun ja irgendwie unterhalten musste, weil der Staat sie nicht unterhalten wollte, hat man ihn übers Wochenende rausgelassen, dass er trotz alledem seine beruflichen Geschäfte weitermachen konnte. Und er hat hauptsächlich diese Reklamebögen für Altkleider gedruckt, beziehungsweise Reklameplakate auch für Altkleider. So, und die haben wir dann so laufend erstmal, wie er sie gedruckt hat, für ihn gebündelt, immer in 1000er-Pakete, teilweise in 2000er-Pakete, und die haben wir ihm dann im Laufe der Woche zu verschiedenen Leuten ausgefahren. Das ist auch immer gut gegangen, bis auf einmal in Fienburg. Da waren wir also schon dort angekommen. Das war also irgendwie, sah das also schon sehr, ja, sehr mysteriös. Also das war so ein altes Werksgelände, wo draußen also ein Pförtner war. Da saß auch ein Pförtner und der hat uns dann erstmal gesagt, nö, Geld kriegt er nicht. Wo wir gesagt haben, also wir haben die Anweisung, ohne Bargeld keine Ware. So. Und dann hat man erstmal einen anderen gerufen, der uns dann da draußen so ein bisschen wohl bewachen sollte oder beobachten sollte. Auf alle Fälle ging der Pförtner, wollte wohl verhandeln, was nun los ist, und wollte auch bei ihm anrufen, wo wir gesagt haben, den reicht er sowieso nicht. Dann hat er bei der Frau angerufen und die Frau hat ihm auch gesagt, er solle entweder Geld oder die Ware kommt mit zurück. Sie würden das nicht mitmachen, dass sie nicht zu Geld kommen. Sie hatten sich dann in der Halle ein bisschen umgesehen. Ja, genau. Und ohne dass es dann jemand erstmal ohne dass jemand mitgekriegt hat, habe ich mich dann weggeschlichen und habe mich in diesen Hallen umgeguckt, wo man also sogar, wo man diese gespendeten Sachen geordnet, sortiert hat. In mehrere, also in nicht mehr ganz brauchbare oder erstmal, was gar nicht mehr brauchbar ist, nicht mehr ganz brauchbare. Dann einigermaßen Sachen, die man eventuell verschenken könnte. Dann auch Sachen, die man verkaufen kann. Und Sachen, die also wirklich fast neu war, hat man dort mit neuen Preisschildern sogar verteilt. Und ganz plötzlich hatte ich da auch eine Pistole an der Stirn, wo man mich also gefragt hat, was ich machen würde, was ich tun würde, was ich da wolle. Wo ich dann noch die Ausrede hatte, ich würde eine Toilette suchen. Das waren zwei Personen? Ja, waren zwei Personen. Zwei Pistolen? Ja. Eine rechts, eine links. Eine rechts, eine links. So dass man mich dann nachher sogar noch begleitet hat zur Toilette und dann auch, also unmissverständlich, zurück zum Futterhäuschen begleitet hat. Und mich dann also auch nicht mehr aus den Augen gelassen hat. Wir haben dann, als man sich dann soweit geeinigt hatte, dann doch statt Bargeld einen Check gekriegt. Und den hat man dann, also den hat dann also der Drucker versucht einzulösen und der war nicht gedeckt. Müssten wir eigentlich noch über die Frechheit sprechen. Psychiatrische Untersuchung. Man möchte diese ja auch irgendwie untersuchen. Ob sie aufgrund der Erzählung ihrer Erlebnisse wohl sich was einbilden würden. Ne? Ja, so, genauso auch. Eventuell ein Strafverfahren auf sie zu. Ja. Es gab einen Vorfall, dass die Polizei bei Ihnen auftauchte und es gab so ein bisschen Streit. Wer war denn da alles anwesend? Meinen Sie jetzt den Vorfall, wo man uns die Tiere weggeholt hat? Ja, da ist es also gewesen. Mich hat man frühmorgens aus dem Haus gelockt. Mit der Begründung, weil ich in dem Moment gerade einen Antrag gestellt hätte für einen Weiterführungslehrgang für CAD. Und da kriegte ich einen Anruf, also dass ich zu so einem Zusammentreffen kommen sollte, wo alles Mögliche besprochen werden sollte. Und in dem Moment waren also nur mein Mann und Herr Laps zu Hause. Und Herr Laps war also gerade kurz vorher, bevor die wohl angerückt sind, aufgestanden. Und plötzlich ging von draußen die Tür auf, sodass er die Tür am Kopf gekriegt hat. Er hat sie vorsichtig wieder zugemacht. Und man machte die Tür wieder auf, drängte ihn beiseite und hat ihn also sich gleich geschnappt, indem man ihm also anschließend in Handschellen hat man dich gesteckt, ne? Ja, in Handschellen gesteckt und ihn abgeführt hat ins vorübergehende provisorische Gefängnis nebenan, in die Feuerwehr. Und dann ist man bei uns eingezogen mit, also auf alle Fälle, 8 Polizisten, 3 Tierärztinnen, eine Assistenztierärztin und 2 Tierschützern, einem Türfänger und mehreren Betreibern von Tierheimen. Und hat mit einem Knüppel, den wir anschließend gefunden haben, also auf alles eingeschlagen, was sich bewegte oder auch nicht bewegte. Also es war, also sämtliche Möbel haben sind beschädigt, Wände haben Löcher, Blutflecken haben wir überall gefunden. Man hat behauptet, sie hätten jemanden verletzt dabei. Ja. Also einmal behauptet man, dass Herr Labs ohne Kommentar die Tür, also gemerkt hat, da draußen würde jemand stehen, die Tür aufgerissen hätte und ihm gleich so ein paar eingeschenkt hat, dass er schwer verletzt war. Als weiteren behauptet man, als ich dann zu dem ganzen Vorfall dazugekommen bin und eigentlich nur, weil ich gesehen habe, einer der Tierfänger versuchte, den Kopf meiner belgischen Schäferhündin in eine Dackelschlinge zu zwängen, nur gesagt hatte, also das bringt doch nichts, die lässt sich doch so fangen, ihr bricht ihr doch das Genick, dann ist das blöde Vieh halt weg. Und daraufhin hat mich einer von den Polizisten ganz derbe geschubst, sodass ich also aufs Kreuz geknallt bin. Und ich habe dann also, weil es auch weh tat, also irgendwelche komischen Bewegungen gemacht. Und jetzt behauptet man, ich hätte absichtlich den einen Polizisten zusammengeschlagen und hätte ihm mit beiden Füßen ganz böse in den Unterleib getreten. Und er wäre anschließend sogar im Krankenhaus gewesen und und wäre also noch gar nicht ganz wieder richtig arbeitsfähig. Es kommt deswegen ein Strafverfahren auf Sie zu? Ja. Hatten Sie den Mann wirklich getreten? Nein. Das Einzige, was passiert ist, aufgrund, weil ich also irgendwelche komischen Bewegungen gemacht habe, dass ich eventuell mit der rechten Hand, also irgendwie, ja, vielleicht in die Nähe von seinem Gesicht gekommen bin. Aber berührt habe ich ihn nicht. Wie kam es denn dazu, dass man meint, Sie müssten von einem Psychiater untersucht werden? Dazu ist es gekommen, weil man mir nicht glaubt. Man ist also fest der Meinung, ich hätte Wahnvorstellungen. Man ist der Meinung, ich hätte meine Tiere gequält. Und ich würde also komplett lügen. Betrifft das auch den Zusammenhang mit den früheren Erlebnissen, mit der Explosion in Afrika, mit den Tierkästen? Ja. Und so weiter? Ja, alles. Hatten Sie das schon mal geäußert? Ich hatte es also zwischendurch geäußert, ja. Und zwar im Zusammenhang mit der ehemaligen Assistenztierärztin, weil die ja also bei so einigen Sachen dabei war. Sie bekamen irgendwann einmal Besuch von einem Psychiater, saßen mit Ihrem Rechtsanwalt in der Rechtsanwaltskanzlei? Ja. Und der hat sich mit Ihnen kurz unterhalten, wie kurz etwa? Also ich würde so zwischen 5 und 10 Minuten, länger ist es nicht gewesen. Was hat der Psychiater gefragt? Was hat er gefragt? Was ich beruflich machen würde? Ob ich irgendwelche Krankheiten hätte? Er hätte also die Gerichtsakte gelesen. Ob ich ob ich dabei bleiben würde, dass das alles wahr wäre. Und hat mich dann versucht aufzuklären, dass er also aus dem Grunde ein Gutachten erstellen müsste. Das kam dann auch in etwa einige Tage später? Ja, das ist jetzt erst letzte Woche gekommen. Ein 10-Minuten Gespräch mit dem Anwalt? Ja. Stand da Gutachten drüber oder Stellungnahme? Stellungnahme. Psychiatrisch, psychische Stellungnahme. Was stand da sinngemäß drin? Sinngemäß 19 Seiten Müll. So viel kann man nicht erlebt haben, wie Sie? Ja, so ungefähr. Kann man es ungefähr wiedergeben? Können Sie einige Teile daraus zitieren? Wenn das alles wahr sein sollte, dann müsste man sich überlegen, ob es eventuell anders vor, dass ich also es anders empfunden habe, als wie es eigentlich stattgefunden hätte. Beziehungsweise, wenn es nicht wahr wäre, müsse man überlegen, ob ich nicht krank wäre. Aber es könne auch möglich sein, dass Eifersuchtswahn in irgendeiner Weise im Spiel ist. Könnte es auch möglich sein, dass Sie nur die Wahrheit gesagt haben? Nein. Also in Antworten, der Psychiater weiß genau, das stimmt auf jeden Fall nicht und er sucht sich jetzt bloß auf, er sucht sich bloß aus, warum es nicht stimmt. Ja. So sieht das Gutachten aus. Ja. Diese Stellungnahme. Ja. Eins ist klar, das stimmt nicht. Und jetzt überlegt er sich nur, warum es nicht stimmt. Ja. Das ist typisch für Psychiater. Wie viele Situationen hat es gegeben, wo Sie diesen Walter Parker gesehen hatten? Deutschland, das war die Gastwirtschaft. Dann ja. Afrika. In Afrika. Dann in der anderen Gastwirtschaft in Bodenwerder. Überlegen. Dann habe ich ihn auch zwischendurch einmal bei dem, der geköpft wurde, gesehen. Beim Autoverladen. Ja, bei dem Autoverlader, ja. Dann mehrmals, als er. Sie dachten auch, der Motorradfahrer. Ja, der Motorradfahrer. Dann. Also auch an unterschiedlichen Wohnorten, wo wir eben gewohnt haben. Einmal in Lichtenhagen, in Gruppenhagen, in Lenne und in Oberhausen. Also fast 10-mal. Ja, so ungefähr. Und immer wieder an dem schwarzen Ledermantel und an der schwarzen Sonnenbrille erkannt? Ja, beziehungsweise in ganz schwarzer, in schwarzen Leder. Sachen, also als, ja, mal schwarze Motorradsachen, mal einen schwarzen Anzug, aber alles Leder, immer Leder. Hatten Sie mal eine Narbe im Gesicht bei ihm erkannt? Er hatte zwar sogar damals mal im Gesicht ein Pflaster an einer Stelle, also ob das aber jetzt die Stelle ist, wo die Narbe sitzt. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Warum sind Sie sich so sicher, dass es derselbe Mann ist, den Sie vorhin in dem Video gesehen haben? Dass der Herr Koch, der Rainer Koch, derselbe ist wie der Walter Parker? An der Stimme. An der Stimme und an seinen Bewegungen. Also Sie haben ihn im Ganzen wiedererkannt? Ja. Es könnte auch sein, dass Sie sich vielleicht irren? Nein. Jetzt sagen Sie mal, mit der Namensnennung, dass ja. Walter Parker Walter Koch sein müsste, oder wie Sie das erkannt haben. Ich bin mir sicher, dass der Walter Parker in Wirklichkeit Rainer Koch heißt oder irgendwas da, ne? Ja, also ich bin davon überzeugt, dass Rainer Koch, Walter Parker und Manfred Grossmann dieselben, nicht die gleichen, sondern wirklich dieselben Personen sind. Es gab auch Angelegenheit mit Swingerclubs. Ja. Walter Rainer Koch oder beziehungsweise Walter Parker mal irgendwo mit Geschäften bezüglich eines Swingerclubs unterwegs? Ja, und zwar für Pat Bemont. Für den, mit dem Herrn Volkmann. War das dort ein Swingerclub? Ja. War das mehr als ein Swingerclub? Also das war auf alle Fälle, dass also für diesen Club hauptsächlich asiatische, russische, polnische Frauen über den Walter Parker beziehungsweise über die Frau von Walter Parker angeheuert wurden. Sie wurden dann anschließend von dem Herrn Volkmann begutachtet und mussten dann also oder haben dann teilweise freiwillig, teilweise nicht freiwillig in Bad Bemont in dem Bordell gearbeitet. Und ich bin auch davon überzeugt, dass also auch ein weiteres, da weiß ich jetzt nicht, den Ort, also auf alle Fälle in der Nähe von Hameln, der sogenannte Schecke. Da soll auch von dem Walter Parker die Frau Besitzerin sein oder Mitbesitzerin sein. Wo auch von diesen asiatischen Frauen bzw. russischen Frauen, die dort quasi animieren und ähnliches. Wo tritt der Name Fuchs auf? Der Name Fuchs hatte also eine Situation in der Ex-DDR und zwar in Rottleberode. Das war eine ehemalige Freundin meiner Mutter beziehungsweise meiner Großmutter eine ehemalige Arbeitskollegin. Wir hatten uns vorher schon auf der goldenen Hochzeit meiner Großeltern kennengelernt und dann, als meine Eltern Silberhochzeit hatten, hatte meine Großmutter sie zu der Silberhochzeit mitgebracht. Und während dieser Silberhochzeit tauchte plötzlich von der Irene Fuchs der Enkel, der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal 18 Jahre alt war und die Grenzen noch zu waren, es war 1979, tauchte plötzlich bei uns zu Hause auf. Mit der Begründung, er hätte ein bisschen Freizeit, der war bei der Reichsbahn drüben und er wäre also über die Reichsbahn in den Westen gekommen. Und hätte also nur ein bisschen Freizeit. Wer ist nun die Person, die Fuchs heißt? Das ist also von meiner Mutter die Freundin in Rottleberode. Die hat früher in Dessau gewohnt und heute wohnt sie in Rottleberode. Hat die etwas mit diesem Walter Parker zu tun? Ja, also mein Bruder ist fest davon überzeugt, dass die Irene Fuchs, dass der Walter Parker von Irene Fuchs ein Verwandter ist. Der damals, weil es er mal kurz, so zweimal kurz hintereinander da war, beim ersten Mal tauchte er mit einer Frau und einem Kind dort auf und da hieß es, er wäre gerade wegen einiger Sachen aus dem Knast entlassen worden. Und beim zweiten Mal hat man ihn, mein Bruder, da war er alleine da, wo es hieß, dass sich die Frau wegen gewisser Delikte von ihm getrennt hätte. Es war so, dass in diesen benannten Holzkisten Tiere transportiert wurden. Von Afrika nach Deutschland erst? Ja. Affen und Bären? Affen und Bären. Und auch umgekehrt? Ja, und umgekehrt hat man also dann Tiere, die ohne Mutter aufgewachsen sind, die man hier mühsam aufgezogen hat, hat man wieder nach Afrika gebracht. Was für eine Art Tier war das? Ja, das waren hauptsächlich auch Bären und Tigerbabys. Oder beziehungsweise Tiger. Tiger. Tiger. Junge Tiger. Junge Tiger. Junge Tiger wurden von Deutschland nach Afrika transportiert. Wissen Sie warum? Zum Trophäe schießen. Denn das hatten wir also das eine Mal beobachtet, dass also ein LKW, der hatte sogar Tierschutzreklame drauf, aus dem Raum Celle, und da hat man also Holzkisten abgeladen und mit Tieren, die man ursprünglich in ein Gehege gesteckt hat, und am nächsten Morgen sind Leute gekommen, die erst mit, also da war erst war einer noch dort geblieben, der also über Nacht die Tiere also ein bisschen beobachtet hat, und dann am nächsten Morgen sind Leute gekommen, die erst mit dem verhandelt haben, haben dem Geld gegeben und durften dann sich von diesen Tieren eine Trophäe schießen. In Afrika? In Afrika. Die wurden in Deutschland gezüchtet, die Tiger? Ob sie in Deutschland gezüchtet wurden, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass diese Tiere ohne Mutter aufgewachsen sind. Oder ob man im Ausland die Mutter abgeschossen hat, die Tiere nach Deutschland transportiert hat, sie dort großgezogen hat und dann wieder austransportiert hat, damit sie aufgefallen ist. Das kann ich nicht genau sagen. Sie wissen aber genau, dass Tiger von Deutschland nach Afrika transportiert werden? Ja. Um sie dann abzuschießen? Ja. Seit wann wissen Sie das? Seit 1900. Also mit Sicherheit wissen, vorher habe ich es nur vermutet, aber mit Sicherheit wissen tue ich seit 76, seit 1976. Ja, das ist einer von den schlechten Akkus. Ich habe hier noch einen besseren. Der ist von besserer Qualität. Jetzt wissen Sie ja, dass die Frau Keller, oder ich weiß nicht, ob Sie es erst seit heute wissen, die gleichen Dinge erzählt hat. Nee, das wusste ich nicht. Keller aus Detmold. Das wusste ich nicht. Ich habe hier angerufen, hätte heute auch kommen können, vielleicht. Ja? Aber habe sie nicht erreicht. Oh. Ist ja aber nicht so schlimm. Denn vielleicht gab es ein andermal. Aber ist ja alles ein bisschen. Es ist ja wohl eine gewisse Gesellschaft, die da zusammenhält. Ja. So. Denn irgendwelche Verbindungen müssen ja auch die Tierabtransporte von den Veterinärämtern. Es ist immer die gleiche Situation, so die wir jetzt gehört haben. Es fangen Schikanen an. Man wird von Anordnungen überhäuft. Es werden Tiere gequält. Es werden Tiere vergiftet. Es werden die Wohnungen aufgebrochen und verwüstet. Bis sie dann eines Tages also wirklich mit einem Überrollkommando vor der Tür stehen und auf brutalste Art und Weise an die Tiere wegholen. Sie hätten in Ihrer Angelegenheit auch Zeugen aus dem Bekanntschaftskreis, auch Tierhälter, Tierzüchter? Ja. Und die hätten eigentlich eine Aussage machen können. Ja, und zwar, die haben mir das sogar ursprünglich, als die ganze Angelegenheit damals losging, nachdem man mir unsere Tiere weggeholt hatte, es sogar schriftlich gegeben, dass sie von mir Welpen gekauft haben, dass ich mich auch um meine Welpenkäufer anschließend immer noch gekümmert habe, dass wir uns also recht gut immer verstanden haben und alles. Und die hatten mir ursprünglich auch gesagt, wenn irgendwas ist, wenn das zur Gerichtsverhandlung kommt, wir sagen aus. Und ganz plötzlich haben diese Leute Anrufe gekriegt, wo man sich als Richter ausgegeben hat, aber eigenartigerweise mit Hildesheimer Telefonnummer, wo man die Leute bedroht hat, wenn sie für mich oder zu meinen Gunsten aussagen würden, dann würden sie ihre Tiere loswerden. Gab es noch andere Drohungen, dass ihnen was zustößt? Ja, ich habe zum Beispiel über Handy Drohungen gekriegt. Zum Beispiel eins, halt die Schnauze, sonst mach's bumm. Oder, wenn du zahlst, kriegst du deine Tiere wieder. Sie sagten ja, sie sollten einen, jeden Monat, war das so? Ein Obolus. Das haben sie auch getan? Anfangs ja. Wie lange? Halbes Jahr? Nein, um Gottes Willen. Ich habe dieses Obolus immer wieder, ich habe angefangen 1987 zu zahlen. Wie viel? Anfangs 500 Mark. In welchem Zeitraum? Im Monat. Jeden Monat 500 Mark? Ja. An wen? An die Veterinärtierärztin Deichmann-Krenwell. An die? Veterinärärztin Deichmann-Krenwell. Aus Hambüren. Gab es da ein Verfahren? Nein, das hat man unter den Tisch gefegt, das wäre nicht wahr. Hat man versucht, gegen Sie vorzugehen? Ja. Sie würden jemanden verleumden? Ja. Leben Sie bei der Aussage? Ja, und das wird jetzt also dann in dem Strafverfahren nochmal mitverhandelt. Wie wurde das Geld gezahlt? In bar. Die kam also immer wieder bei uns an und hat uns regelrecht erpresst. Dann habe ich, weil ich arbeitslos geworden bin, habe ich ihr nicht gezahlt damals. Daraufhin ging die Scheikan mehr los. Man ging auf unsere Tiere los. Man brachte uns Tiere um. Sodass ich dann notgedrungenerweise, weil wir in dem Moment also nicht nur Hunde und Kaninchen hatten, sondern auch Schweine, Pferde, jede Menge Geflügel. Es wäre also ein Riesenverlust gewesen, wenn man da irgendwie was unternommen hätte gegen uns, weil man uns immer wieder gedroht hat damit, sodass wir zähneknirschend weitergezahlt haben. Dann bin ich damals erneut arbeitslos geworden, bin sogar ins Hartz IV gerutscht, habe aufgrund von Hartz IV, wo sie allerdings nur 250 Euro nachher, da hat man mir schlagartig, ursprünglich habe ich sogar gedacht, was war unser Nachbar. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass das also auch vom Veterinäramt her geschehen ist. Mit der Missgabe meine Hündin erstochen. Man hat uns Schlagfallen ausgelegt, man hat uns Kaninchen gekillt. Es sind also die unmöglichsten Sachen vorgefallen. Und ich habe mich dann auch geweigert, ihr irgendwo noch irgendwas weiter zu zahlen. Und dann gingen also wirklich die Schikanen, die Tiermorde und ähnliches richtig los. Gibt es einen Zeugen dafür, dass Sie gezahlt haben? Weiß ich nicht. Denn sie hat es meistens so heimlich gemacht. Von Ihnen persönlich das Geld bekommen? Ja. War jemand anderes noch dabei? Nein, meistens nicht, nein. Waren Sie die Einzige, die gezahlt hatte? Ja, für uns auf alle Fälle, gehe ich mal von aus. Denn also zwischen mir und meinem Mann hat es früher immer wieder Spektakel gegeben, weil ich recht gut verdient habe und wir nie Geld hatten. Er wusste nichts davon, dass die Nein, haben. Er wusste anfangs nichts davon. Gibt es andere Leute, die auch gesagt haben, dass sie Geld zahlen mussten? Gehört habe ich nichts. Also Sie müssten vielleicht mal Ihre Kollegen fragen, die auch Hunde oder Tiere hatten, ob die auch schon bezahlt haben. Ja, das müsste ich vielleicht mal tun, ja. Denn also uns hatte... Es ist unwahrscheinlich, dass Sie die Einzigen gewesen sind. Mit Sicherheit. Frag doch mal den Schweinemüller. Mit dem hast du doch auch so ein Ding abgezogen. Ja! Vielleicht, Vielleicht hast du den auch. So ein Ding rangekommen. Ja. Der hatte mit zwei Höfe, einen mitten im Dorf und einen außerhalb der Dorf. Und da hat er Schweine, Zuchtschweine drin. Ja, das ist ein ganz neuer Stall. Er scheint da ewig, schmeißt frischen Mist in Dings drin und steigt durch die Fenster und überall ein und versucht ihn zu erpressen. Ja. Kann ja sein, dass er auch, nur dass er seine Ruhe hat, Dings. Jetzt, War noch ein Thema, war mal ein Mann verschwunden in der Schweineherde? Mhm. Ach, stopp. Was war passiert? Sagen Sie mal. Und zwar, das war damals, da wohnten wir in Kopenhagen. Und da war es, dass wir uns eigentlich, da tauchte ursprünglich ein Mann auf, namens Roger. Und dieser Roger hat sich ursprünglich, mein Mann, unwahrscheinlich drüber gefreut, denn das war ein ehemaliger Bekannter oder ehemaliger Freund sogar aus Soltau. Und dieser Mann, der kam dann, ja, anfangs allein, immer öfter zu uns. Und dann merkte ich plötzlich, und wir haben uns dann also auch mit seiner Familie, hatte ich mich dann auch so ein bisschen angefreundet, die wohnten nicht weit weg von uns. Zumal die auch Kinder hatten, mit denen hat dann also unsere Tochter sehr guten Kontakt gehabt. Und eines Tages merkte ich, irgendwas stimmt da nicht. Mein Mann, der wurde also irgendwie so ein bisschen skeptisch. Und dann war es eines Tages, da war der gerade da und da tauchte auch die Frau Deichmann-Krenwer, die Veterinärin, auf. Und obwohl die selber keine Tiere hatten, kannten die sich sehr gut. Sie duzten sich sogar. Ich sagte, oh, dafür ist das ein bisschen eigenartig. So, und dann verschwanden sie beide auch getrennt wieder. Plötzlich tauchte der Roger mit dem Parker bei uns auf. Mit dem Walter Parker. Sagte, oh, noch besser. So, dann ging eines Tages der Walter Parker und der Roger gingen so, wenn man aus unserer Straße rausging, auf die Hauptstraße drauf, da war so ein kleiner Schweinezüchter. Und da gingen sie hin mit den Worten, sie müssten mal zum Rechten gucken. Dann waren sie also erstmal kamen dann auch den Tag erstmal nicht mehr wieder. Dann ging ein Tag, dass also plötzlich auch die Frau Deichmann-Krenwel mit dem Roger zu ihm gucken ging. Dann war es, dass sie uns überredet hatten, alle drei, mit uns zusammen, unter anderem auch mit meinem Mann, zu uns in den Schweinestall zu gehen. Und da wunderte sich der Roger drüber, dass wir die Kaninchen und auch die Hühner so ganz krass von den Schweinen abgetrennt hatten. Also überall, wo sie meinetwegen jetzt mit dem Kopf durchpassen könnten oder auch über den, wir hatten also Sitzstangenloch im Stall, dass die Hühner also quasi von draußen, sonst waren sie draußen, dass sie nachts rein konnten, hatten wir so ein Gitter drüber gemacht und dann erst also ungefähr einen Meter hoch die Sitzstangen für die Hühner gemacht. Ja, warum wir denn sowas machen würden? Und da macht mein Mann eine ganz komische Bemerkung. Das Schwein ist ein Allesfresser. So, ein paar Tage später gingen der Roger und die Deichmann-Krenwel zu diesem Opa wieder hin. So, und von Stund an ist er verschwunden. Weg. Ist nie mehr aufgetaucht. Und deshalb vermuten, das ist eine Vermutung, dass man dem im Schweinestall verschwinden lassen hat. Das heißt, der war ein bisschen umgebaut worden, der Schweinestall? Ja. Und was wusste der Mann? Der verschwunden? Hat er irgendwas gewusst? Kann möglich sein, denn es ist nämlich vorher, bevor das gewesen ist, eine andere Situation gewesen noch. Die Frau von dem Roger hatte Bedienung in einer Gaststätte in der Nähe von Hameln gemacht. Und die Gaststätte, die war relativ voll immer. Und da hatte man sie also schon immer bedroht. Und dann hat sie mich eines Tages angerufen, hat mir gesagt, Mensch, helf mir. Ich komme hier nicht mehr durch. Hier laufen die unmöglichsten Sachen ab. Aber haltet euch irgendwie zurück, Ich, nicht, dass hier irgendwie was noch passiert. Ich will keine Schlägerei, ich will ja auch keine Polizei haben. Also, aber irgendwie muss hier irgendwas geschehen. Und eines Tages kam der Parker, dann eine, so eine Frau und noch zwei weitere Männer, die ich nicht kannte, in diese Gaststätte rein und haben regelrecht die Frauen da rausgerissen und haben die Frauen mitgenommen. Und der Frau, also der Mann aus Kopenhagen, hatte also auch einen ziemlichen Aufstand gemacht, so dass man den dann nachher auch noch anfing zu schlagen. Man hat aber dann, weil es dann draußen, also so einer halben Schlägerei gekommen war, hatte man dann zumindest die Frauen soweit wieder befreit gehabt, dass sie nicht mit denen beten mussten. Und hinterher, also aufgrund ja, von Fragen also, oder auch so von bekannten Fragen, haben wir dann also rausgekriegt, dass die Frauen wohl dort zusammengesammelt werden sollten, weil die in dem Bordell in Bad Belmont dienen sollten. Und das wusste dieser Mann, der verschwunden ist? Ja. Der war also Zeuge dafür? Ja. Sie hatten die Holzkisten gesehen. Ja. In denen wurden Tiere transportiert. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Lose Holzleisten aneinander oder? Nein, das war also, die war doppelwandig, die Kiste. Da war also so ein... Geschlossen. Ja, ja. Das da... Also, dass da also keine Maus rein und rauskommt. Ja, ja. Ja, ja. Es waren also doppelwandige Kisten und in dieser doppelwandigen Schicht waren diese Tütchen drinne und die waren nachher sogar... Mit so einer Art Silikonschicht war nachher sogar drüber gezogen, dass man die nicht gleich von oben gesehen hat, wenn man die Kiste aufgemacht hat. Und da war eine Kiste kaputt gegangen? Ja. So dass also dieses Zeug da nachher, dass man sehen konnte, dass da so Pulver rumlag. Das heißt, man hat das also bewusst extrem versteckt? Ja. also das von außen nicht sehen konnte und nur der wusste, dass was drin war. Ja. Der hätte es finden können. Ja. Und wie kam es dazu, dass sie das gefunden haben, trotz dieser trotz dieses Aufwands der Abklebung? War in so eine Kiste runtergefallen? Ja, diese Aufklebung, die hatte sich, wie soll ich sagen, die hatte sich gelöst, dieses Zeug. Ja. Ja, warum? Immer ein kleines bisschen höher. Ja. Also, überlassen. Einfach so an den Körper ran, ne? Mhm. Jetzt schildern Sie einfach mal die Situation, was passierte, als Sie das gefunden haben. Kamen Sie da in das Lager hinein und dann? Sie kamen da zu einem dieser Holzkisten. Warum? Sie wollten eines Tages, erzählen Sie mal. Ja. Wie es dazu kam, dass Sie das gefunden haben, so einen Moment, wo Sie das gefunden hatten, den möchte ich mal beschrieben haben. Ja, so ein Moment war eigentlich, dass ich das gefunden hatte, weil wir die beobachtet hatten, wir sind auf ein Auto aufmerksam geworden vom Tierschutz und hatten also uns sehr dafür interessiert und hatten dann also vom Weiten beobachtet, dass so eine Kiste, die schon also beladen war, also bevor man sie auf den LKW gepackt hat, runtergefallen war. Und eigentlich nur, als die dann weg waren, haben wir uns die Ecke genauer angeguckt und hatten da gesehen, dass dieses ganze weiße Pulver und wie man so ist, Mund probiert und der ganze Mund war sofort betäubt. Und da haben wir dann gewusst, also halt, was im Busche. Der Mund war betäubt. Der Mund war betäubt. Betäubungsmittel, müsste man sagen. Herr Koch sprach mir gegenüber. Ja. In den Krankenhäusern. Wie war es wirklich? Sehen Sie mal, es werden ja auch Betäubungsmittel bestellt und da benutzen die Krankenhäuser Codewörter. Und er fährt dort zu den Krankenhäusern. Aha. Mit der Ärzteplakette. Ja, denn es ist nämlich also richtig stutzig geworden, bin ich nämlich, weil es also von einer weitläufigen Verwandten von uns hat man im Jahr 2010 den Sohn ganz plötzlich in Untersuchungshaft gesteckt, weil man der Meinung war, er würde mit irgend sowas handeln. Den hat man aber dann wieder laufen lassen, weil sich dann also eine andere Situation ergeben hatte. Sie ist geschieden, hatte sich aber aufgrund ihrer Kinder mit ihrem geschiedenen Mann irgendwo getroffen. Und als sie nach Hause kam, hat sie in ihrer Handtasche so ein etwas größeres Päckchen vorgefunden, wo man auch Waschpulver abpacken kann. Und hat sie erstmal gleich gesagt, mein Junge. Hat den auch angesprochen. Der hat seine Mutter also dann noch verrückt erklärt. Also sie wäre, er würde sowas nicht machen. Und dann war für sie klar, da steckt, weil er auch aus solchen Ländern kommt, stammt gebürgig. Und auch gerade kurz vorher dort gewesen ist, der geschiedene Mann hinter. Hat den auch angesprochen drauf. Der hat ganz gewaltig abgestritten, hat behauptet, das wäre Waschpulver. Und sie war dann so dumm, kann man nur sagen, und hat ihm dieses Päckchen ausgehändigt. Und der wusste nichts anderes, als dieses Päckchen in die Toilette zu kippen. Aber sie hatte nämlich vorher auch probiert davon und ihr war auch der ganze Mund betäubt. Sie hat also auch schon alle möglichen Leute wild gemacht. Als sie wusste, er kommt aus seiner Heimat zurück, hat sie auf dem Flughafen angerufen. Sie hat also Polizei alles wild gemacht und die haben eigenartigerweise alle nur abgewunken. In welchem Zeitraum hätte man dort diese Drogen gehandelt? Die hatten diese Holzkisten gesehen. Wie lange, in welchem Zeitraum hatte man denn diesen Tierhandel betrieben, mit dem wahrscheinlich auch Drogen transportiert worden sind? Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre? Oh, also wenn die im Gange durch, zwischen dem letzten Vorfall, also wie gesagt mit dem Jungen, und wo ich die Kisten das erste Mal gesehen habe. Das war, ich glaube, 1976. Und den Sohn hat man festgenommen, in Untersuchungshaft gesteckt, 2010. Ich weiß nur nicht, ob die also wirklich die ganzen Jahre da durchgehend oder ob das einen Zusammenhang zueinander hat, aber eigenartig ist es. 76, 70, 80, also das wären dann 20 Jahre etwa. Ja, 24, 34. Sagen Sie mir aber Folgendes. Ja. Wenn in jeder Kiste die Päckchen gewesen sind, ja. Wie viel kommt dann zusammen bei allen Kisten? Hoho, reichlich. Sagen Sie mir, die Kisten, die Sie gesehen haben, wie viele Kisten waren das denn in so einem Raum? Also es waren, also wenn die also auf dem, meinetwegen jetzt auf dem LKW gepackt wurden, dann waren das meistens so 4 bis 5 Kisten. 5 Kisten. Und wie viele Päckchen waren da drin? Oh. War das voll mit Päckchen? Ja, meistens ja. Das heißt, dass der Zwischenraum mit den Rauschgiftpäckchen auch ausgefüllt war? Ja. Und die Päckchen, also und diese Kisten, also so, also von der Größe her, waren die Kisten meistens so 3 Meter. Ja, ich würde sagen, so 3 Meter mal 3 Meter. Das sind sehr große Kisten. Sehr große Kisten. Und wie groß war der Innenraum? Wo die Päckchen drin waren. Ja, Abstand. So, der Abstand von den einzelnen, würde ich sagen, 30, 40 Zentimeter. Zwischen einer Holzplatte und der anderen. Ja, das war eine ganze Menge. So groß. Ja, so groß war der Zwischenraum. Nee, mir hat man erzählt, das wäre Waschpulver gewesen, was ich nicht geglaubt habe. Man hätte in den Tierkästen Waschpulver gehabt? Ja. Warum? Tja. Wer sagte das? Das hatte mir damals also mal der Friede Löhle. Den hatte ich nicht mal so hintenrum angesprochen der gehabt. Der Abauer? Nein, das war der Gaststättenbesitzer. Aber woher wollte der wissen? Und deshalb vermute ich, aber er mir geantwortet, das ist Waschpulver gewesen. Weil nämlich solche Päckchen, diese kleinen Drogenpäckchen in der Gaststätte in Bodenwerder, die ihm auch gehörte, aufgetaucht sind. Es ist also sicherlich nicht irgendwie anzunehmen, dass das Wärmedämmschutz gewesen nein. sollte. Nein, um Gottes Willen, nein. Das würde man auch von anderen Tierhändlern sich erfragen können. Ja. Könnte man andere oder und da würde man Styropor oder irgendwas nehmen und nicht gerade Styropor. Irgendwas, was einem den Mund betäubt. Ja. Vielleicht irgendeine Chemikalie oder was auch. Kann ja auch illegal sein. Was man will. Ja, das ist richtig. Es ist schade, dass die Frau Keller nicht da ist. Was kostet die Fahrt nach Bielefeld? Haben Sie einen günstigen Wagen? Primera. Haben Sie mittlerweile Einkommen oder immer noch? Immer noch, ich kriege Hartz IV, ja. Dieser Gastwirtschaftsbetreiber, der ist nicht mehr ansprechbar? Nee, der ist tot. Den haben sie kürzer gemacht. Wann, wie? Wann ist der? Weiß ich doch noch gar nicht. Wann ist der Friede Löhle gestorben? Beziehungsweise platt gemacht worden? Das haben Sie mir noch gar nicht erzählt, ne? Doch. War das da mit dem Auto, mit dem Kahn? Nee. Das war Mike Wessel. Oh. Wann waren die Giebe uns das letzte Mal? Die hat es uns doch erzählt. Nee, Telga hat uns das erzählt. Ja. 2 Themen. Wir haben ihr Einbruch. Sie hatten ja einen Mann in der Wohnung, den sie rausgeprügelt haben. Ja? So. Sie hatten mal in ihrer Wohnung einen Mann überrascht? Ja. Und zwar... Da bin ich auch nach Hause gekommen und habe mich gewundert, dass das, obwohl ich also fester Meinung war, ich hätte das Küchenfenster zugemacht, das das offen stand. Und es lagen auch in der Wohnung lauter Stühle und ähnliches herum. So was also auch darauf hindeutete, dass da schon drinnen gewütet wurde. Und da habe ich ihn also direkt erwischt. Und er hat also ganz steif und fest behauptet, nachdem ich ihm also wirklich gesagt habe, also jetzt reicht's aber, hat er mir seinen Namen genannt und hat daraufhin behauptet, dass sie mit ihm zusammenarbeiten. Und das war ein Norbert Kochau. Aber eigenartigerweise hatte er einen deutschen Namen, hat aber ausgesehen wie ein Asiate. Hatte kleine Schlitzaugen, hatte so leicht gelbliche Haut. Also er machte den Eindruck wie ein Asiate. Und der Mann ist irgendwie ins Haus gekommen, aber das Fenster war wohl doch zu gewesen. Das Fenster war zu ursprünglich. Also bin ich, ja, und das Fenster... Dann hat er wahrscheinlich ein ganz anderes Gerät gehabt und er hat das Fenster aufgemacht anschließend? Ja, das Fenster war offen. Als sie kam, war es offen? Ja. Als Flucht? Kann möglich sein. Als Vorbereitung? Ja. Wenn jemand kommt, kann er durchs Fenster schnell fliehen? Ja. Deswegen hat er es wahrscheinlich aufgemacht? Ja. Aber reinkommen ist er wahrscheinlich durch die Tür? Gehe ich auch mal von aus. Ja, Kopf ab nicht. Meinten Sie jetzt den Gastwirt? Ja. Ja, den Gastwirt meine ich. Also da haben wir also vor einiger Zeit durch reinen Zufall von dem ehemaligen Geldfälscher erfahren, dass man den Gastwirt auch umgebracht hat, weil er wohl nicht so wollte, wie gewisse Leute wollten. Man wollte wohl seine eigene Tochter vermarkten. Obwohl es allgemein bekannt war, dass er seine eigene Tochter ständig vergewaltigt hat. Wie bekannt? In der Nachbarschaft? Ja, das war also bei, selbst bei uns war es bekannt, dass er seine Tochter ständig vergewaltigt hat. Woher war es bekannt? Hat die Tochter das gesagt? Ja. Und er hat es auch gar nicht verheimlicht. Dann muss er sich sehr sicher gefühlt haben. Der hat sich sehr sicher gefühlt. Und man hat uns dann auch anschließend berichtet, dass die eigene Tochter ihn umgebracht hat. Noch nicht einmal die Bande, sondern die eigene Tochter hat ihn nachher zu guter Letzt umgebracht. Wie? Sie soll ihm wohl, er hatte wohl irgendwelche Herzattacken und sie hat dann zwar einen Krankenwagen gerufen, soll ihn aber, weil er also hilflos war, in der Übergangszeit mitten Kissen erstickt haben. Bei der Gelegenheit. Ja. Ja. Das war der allerbeste Freund von dem, den man damals also auf dem Kran geköpft hat. Meine Tochter ist Bestatterin von Beruf und muss natürlich dann auch sich, wenn es not tut, in gewissen Kreisen bewegen. Und mussten da einen abholen, wo auch gleich Kripo und alles Mögliche dabei waren. Und als sie den gesehen hat, muss sie wohl irgendwie blass geworden sein, dass der oder zusammengeschreckt sein oder irgendwas, dass der Kripo-Beamte sie gefragt hat, ob sie den kennen würde. Und sie hat ihn bei der Gelegenheit erkannt, dass das eben der, Fabian Fechow war. Der lange Zeit bei uns mit in Gruppenhagen gewohnt hat. Wie ist er gestorben? Also wie er direkt gestorben ist, weiß ich im Moment nicht so genau. Auf alle Fälle war die Kripo der Meinung, dass das eindeutig wäre, dass das Mord wäre, aber er müsste noch obduziert werden. Was allerdings jetzt aus der Obduktion geworden ist, weiß ich nicht. Kann man annehmen, dass es auch ein Zeuge gewesen ist? Dass er zu viel wusste? Ja, auf alle Fälle. Was könnte er gewusst haben? Alles. Das heißt, man hat also zwei Zeugen. Den hat man also gezwungen, Autoschiebereien nach Polen zu machen. Den hat man gezwungen, auch mit den Mike Wessel zusammen Leute zusammenzuschlagen, die nicht so wollten, wie die Bande war, wollte. Also alles, was mit Kriminalität, also was nicht rechtens ist, hat man den dafür zugezwungen. Und da vermute ich auch, dass der genau wie der Mike Wessel andere gewarnt hat, beziehungsweise eben irgendwo zu viel von sich gegeben hat. Denn also, denn mich hat man ja nur... Sie haben eigentlich als einzigen Beweis für eine Verletzung die Verletzung am Körper, nicht wahr? Was die Sprengung betrifft. Aber sonst haben Sie von einem Verkehrsunfall noch irgendwas? Ja, ich habe hier unten am Bein eine dicke Narbe. Ja, ich meine von einem Verkehrsunfall, wo Sie da angefahren worden sind. Ja, mit dem Motorrad. Da, auch so. Da haben Sie noch irgendwas, also Wunde oder noch Papier oder Anzeige? Oh, ob das Anzeigeverfahren, ob ich da eine Unterlagen von habe? Denn wir sind in der Zwischenzeit zigmal umgezogen. Müsste ich zu Hause kramen, ob ich davon noch was finde. Denn das ist ja nun inzwischen auch 30 Jahre her. Ansonsten versuchen Behörden anzuschreiben, ob die noch irgendwas haben oder sich erinnern können. Später wird man fragen, haben Sie dafür einen Beweis für diese Aussage? Ja, denn so ist es nämlich, also am Bein habe ich noch eine dicke Narbe, wo mich der Motorradfahrer getreten hat. Damit ich überhaupt erstmal mit dem Kopf gegen die Litfaßsäule gefallen bin. Und die Person, die Sie in Polen da telefonieren ließ? Das war ein Pastor. In Poznan. Sie könnten sagen, wo das gewesen ist. Ja. Wie lang ist das her? Das war 95. Dann müsste er doch leben, ne? Müsste eigentlich. Ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen SU für Siegburg steht in Ihrer Nähe und es steht so, dass man Sie bequem die ganze Zeit beobachten könnte. Ja. Wie lange schon? Das geht eigentlich schon seitdem das bei uns mit den Tieren war. Seitdem steht da und da ist auch einer drin. Ja. Da sind Sie mal zum Fahrzeug hingegangen? Ja, also wir sind schon ein paar Mal, dass wir also in die Richtung zum Fahrzeug gegangen sind. Und dann haut das Fahrzeug jedes Mal ab. Wie häufig? Zweimal, zehnmal? Ja, also stehen tut das. Das ist mal stets zwei Tage ineinander, dann steht's mal wieder nur mal einen Tag, dann steht's mal wieder drei Tage. Also sehr unregelmäßig. Aber wie häufig haben Sie denn mal versucht, dahin zu gehen? Oh. Jedes Mal. Ja, wenn wir entdeckt haben, also jedes Mal. Bestimmt, ne? 20 Mal bestimmt, ne? Wenn nicht sogar öfter. Das heißt, 20 Mal ist das Fahrzeug weggefahren? Ja. Ja, wenn es jedes Mal wegfährt, dann ist es naheliegend, dass es jedes Mal ihretwegen wegfährt. Ja. Das heißt, derjenige möchte gar nicht, dass Sie ihn sehen. Ja, so sieht's aus. Dann kann man den Rückschluss ziehen, dass es auch ihretwegen dort steht. Ja. Und dass das Fahrzeug sicherlich nicht irgendeinem Anwohner dort gehört. Nein, das gehört kein Anwohner. Das ist tatsächlich... in Siegburg zugelassen ist und dass die Person ganz woanders wohnt und ein Fahrzeug aus Siegburg benutzt, um nicht ausfindig gemacht zu werden. Ja. So Privatdetektiv. Kann möglich sein. Also eine groß angelegte Organisation. Kann möglich sein. Die sie beschatten lässt, die Mitarbeiter in die Luft sprengt, eventuell anderen Leuten die Köpfe abreißt oder Menschen im Schweinestall verschwinden lässt. Die aber auch nachweislich mit Drogen handelt. Ja. Es muss ja eine große Gruppe sein. Ja, dann ist es nämlich zum Beispiel, nachdem das damals mit dem Mike Wessel gewesen ist, da war meine Tochter noch Jugendliche. Und egal, wo meine Tochter mit ihrer Freundin zusammen hingegangen ist, ob die in der Schule waren, in der Schule, auf dem Schulhof, auf dem Weg nach Hause, wenn die nachmittags in die Feldmark gegangen sind, grundsätzlich waren sie in Begleitung. Man hat sogar einmal, weil die beiden Mädchen sich ein Herz gefasst haben, sich einen gegriffen davon. Der hat zwar behauptet, er wäre Kripo-Beamter, und das wäre zum Schutz der Mädchen, was sie aber nicht ganz geglaubt haben. Genauso ist jetzt, nachdem die Sache jetzt mit dem Fabian Fechow war, hat man meine Tochter weiterhin verfolgt. Man ist ihr im Leichenwagen mehrere Tage hintereinander mit unterschiedlichen Autos. Meistens waren es silberfarbene Audis oder silberfarbene Fords, mal mit einem orangefarbenen Ring unten dran, mal mit einem roten Ring verfolgt. Und dann ist eine Situation gewesen, dass meine Tochter, weil noch was fertig gemacht werden musste, in der Leichenhalle geblieben ist, wo aber vorher das Auto reingefahren war. Und da hat man nicht mitgekriegt, dass der Chef meiner Tochter alleine eingestiegen ist und alleine weggefahren ist. Und da hat man sogar den Chef meiner Tochter verfolgt, dass er anschließend gefragt hat oder erzählt hat, ist besser, dass er den Eindruck hatte, dass er von einem silberfarbenen Audi und einem silberfarbenen Ford verfolgt wurde, sodass meine Tochter dann nur gesagt hat, das ist meine Begleitung, die beobachten mich. Das waren beides Autos mit Lipper-Kennzeichen. Lippe. Ja, das ist ja hier in der Nähe. Ja. Und meine Tochter wohnt in Greinsen. Und Und wenn auch. derjenige, der im Auto SU gewesen ist, wenn das jetzt auch der Walter Parker gewesen wäre, dann wäre das wohl ein bisschen mehr als zufällig, oder? Dann wäre das wohl ein bisschen mehr als zufällig. Aber irgendjemand von dieser Bande, gehe ich mal von aus, muss es gewesen sein. Und Sie wissen, wie weit das weg ist, SU. Ja, das ist ja hier in der Gegend. Oder noch weiter runter, Richtung Süden. Richtung Düsseldorf. Ja. Ich kann Ihnen das auf der Karte leicht zeigen. Ja. Wo war das mit dem Fahrzeug? Ihre Ortschaft heißt? Meine Ortschaft heißt Eyershausen. Nee, Hannover etwa. 100 Kilometer. Als in Afrika die Geophonketten gezündet wurden, hatten Sie Verletzungen davon getragen? Ja. Was hat geblutet? Also es haben die Arme geblutet, haben die Beine geblutet. Also mir waren also auch so am ganzen Körper die Kleidung, also das war, die war total zerfetzt, alles was ich anhatte. Also zum Teil habe ich also davon auch noch an allen möglichen Stellen, ja, zur Zeit weißliche, nur noch weiße Narben, was also auf die Zeit, was es her ist, also auch zurückzuführen ist. Anfangs waren die Wunden sehr tief. Und haben auch stark geeitert, bis sie eben so weit ausgeheilt waren, dass sie jetzt nur noch Narben sind. Und am Bein hatten Sie eine Wunde von dem Motorradfahrerangriff. Ja, am rechten Bein, kurz oberhalb des Knöchels, habe ich von dem von dem Anfahren mit dem Motorrad eine sehr tiefe Narbe, wo man mich mit den Motorradstiefeln reingetreten hat, sodass ich erst dadurch quasi mit dem Kopf gegen die Litfaßsäule gefallen bin, wo ich auch heute noch an der linken Stirnseite eine leichte Delle, also eine leichte Narbe als Delle habe. Von dem Autounfall, wo jemand mit dem Auto auf der Kreuzung Hannover reingefahren war? Da hatte ich nur einen Schock. Aber davon habe ich sogar noch Bilder zu Hause. Von dem Auto zumindest. Gott sei Dank hatte ich das fotografiert, da selbst die Polizei bei der Aufnahme die verkehrte Autoseite in ihrem Protokoll drin hatte. Von ihrem Auto? Von meinem Auto. Das war also die heile Seite? Ja. Man hat die heile Seite... Seite als kaputte reingenommen. Um zu zeigen, guck mal, das ist nur ganz wenig. Ja. Die heile Seite, also die heile Seite, also hat man als kaputt angenommen und die war ja nun wirklich heile. Und ich hatte also, ich bin mit dem Wagen trotz alledem, trotz Schock, bin ich also noch nach Hause gefahren damit. Hab ihn dann auch zu Hause vor der Tür abgestellt. Erst als ich ihn ausgemacht habe, ist er dann zu Hause über Nacht komplett ausgelaufen. Kühlwasser raus und alles, was drin war. Und ich habe ihn dann also ringsherum von allen Seiten fotografiert, um es beweisen zu können, dass es wirklich die Fahrerseite war. Wer sagt Ihnen, dass dieser Walter Parker Polizist gewesen ist, wie Sie schon sagten? Da gibt es einen Vorfall. Da sind wir im Mai 2009. Ich glaube, am 1. Mai war das. Sind wir beide und noch, also meine Mutter und noch zwei weitere ältere Damen mit uns mit dem Zug gefahren. Und zwar nach Hannover. Im Zug war verdammt viel los. Also man wusste kaum, wie man sich hinstellen konnte, geschweige denn sitzen. Weil in Hannover ausgerechnet ein Fußballspiel war. Man hatte also, da waren sehr viele Jugendliche drin, die hatten auch Getränke dabei, die sie ja im Zug nicht trinken durften. Die Zugtür ging auf und es stand dieser Walter Parker als Polizist, wie so ein Rambo. Ich bin ich, da kommst du. Mit dem Herrn Bock allerdings, aus Frieden zusammen. Als Gäste? Nein, als Polizisten. Mit Gummiknüppeln vor den Türen des Zuges. Und da waren zwei Jugendliche, oder jedenfalls ältere Jugendliche, die hatten einen Bierkasten. Und der eine von den Jugendlichen hatte den Bierkasten aber nicht richtig gegriffen, wollte nachgreifen, hat sich dabei ein bisschen gebückt. Und er kriegte sofort von dem Walter Parker den Knüppel aufs Kreuz gezogen. Er sagte nur Aua, nahm seinen Bierkasten und ging weiter. Sie haben den Herrn wiedererkannt. Ja, und es ist dann nachher das Schöne noch dabei. Wir haben uns ja damals, als das mit unseren Tieren waren, sämtliche Artikel, die wir ja kriegen konnten, ausgeschnitten. Und auf dem einen Bild ist dieser Polizist, ist der Walter Parker als Polizist drauf. Sodass die Nachbarin meiner Mutter gleich gesagt hat, das ist doch der mit dem Gummiknüppel. Haben Sie das Bild noch? Ja. Müsste man dieses Foto mit dem Bild von Rainer Koch vergleichen können? Ja, nur leider Gottes steht er da, so ulkig, ich glaube sogar von hinten ist er auf dem Bild drauf, oder so ganz komisch von der Seite. Man müsste es aber, wenn man das Bild vergrößert, weil es ein recht kleines Bild ist, dann müsste es eigentlich gehen. Ich habe das Bild extra aufgehoben. Den Sie vorher hier und da und dort gesehen haben, stand plötzlich als Polizist im Zug. Oder vor der auf dem Bahnsteig in Hannover vorm Zug. Unverwechselbar. Unverwechselbar. Haben Sie ihn angesprochen? Nein. Habe ihn nicht angesprochen. Aber er guckte mich ganz eigenartig an. Und auch als man uns die Tiere weggeholt hat, der mir da vor der Feuerwehr, weil ich die Pässe der Hunde nicht rausgeben wollte, ist auch der gewesen, der mir auch dort den Gummiknüppel aufs Kreuz gehauen hat. Auch der Walter Parker. Auch der Walter Parker.